Der Papagei. Ryder und die Fellfreunde waren mit ihrem Paw Patroller unterwegs in den Dschungel. Sie wollten ihren Freund Carlos besuchen, der sich dort um die Tiere kümmerte und ihre Hilfe brauchte. Sein zahmer Papagei war nämlich verschwunden und Carlos machte sich große Sorgen um ihn. Deshalb hatte sich die Paw Patrol mit ihrer rollenden Einsatzzentrale sofort auf den Weg gemacht. Ich sehe Tukane. Ich sehe ein Adler. Der ist von nahem richtig groß. Hoffentlich weiß der Papagei von Carlos, dass er dem Adler aus dem Weg gehen sollte. Carlos winkte seinen Freunden schon von Weitem zu. Unsere Freunde kommen. Carlos und Mara, ein kleiner brauner Schimpanse, liefen dem Bus entgegen. Alle waren glücklich, sich endlich wiederzusehen. Hallo, Fellfreunde. Hallo. Hallo. Wie geht es hier? Hallo, Ryder. Äffchen Mara sprang vergnügt um Ryder herum. Hallo, Carlos. Mara, mein Pawpad ist kein Spielzeug. Mit dem Pawpad spielte Mara nämlich besonders gern. Als sie allerdings merkte, dass Ryder gut aufpasste, hopste sie auf die Fellfreunde zu und quer über ihre Rücken. Oh, ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Mara. Darüber freuten sich alle. Ja. Schön, dass ihr mich besucht. Und, ist dein zahmer Papagei wieder da? Nein, Matteo ist und bleibt verschwunden. Ich mach mir Sorgen. Ehrlich, er war noch nie so lange ganz allein im Dschungel unterwegs. Wir haben auf dem Weg einen großen Adler gesehen. Oh, oh. Wenn Matteo so einem großen Vogel begegnet, kriegt er Angst. Keine Sorge, die Paw Patrol findet Matteo. Kein Einsatz zu groß, kein Papagei zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns! Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky stürmten los. Nur Marshall rutschte von dem Baum, auf den er gerade geklettert war, etwas unsanft herunter. Er segelte durch die Luft. Achtung! Und prallte gegen den Kopf eines kleinen Elefanten, der gerade vorbeilief. Die anderen liefen gerade die Rampe der rollenden Einsatzzentrale hinauf, als ihnen auffiel, dass einer fehlte. Wo ist Marshall? Bin schon unterwegs! Der Feuerwehrhund hing am Kopf des Elefanten. Das war ja klar. Der ihn nun genau in den Bus schleuderte. Die Fellfreunde flitzten direkt zu ihren Einsatzanzügen, schlüpften hinein und liefen dann weiter in die Zentrale. Dort sprangen sie auf die gepolsterten Bänke, die an den Längsseiten angebracht waren. Rocky, Chase und Marshall saßen auf der einen Seite, Sky, Rubble und Zuma auf der anderen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Ryder und Carlos warteten bereits vor dem großen Bildschirm. Es tut mir leid, dass ich euren Dschungelspaß unterbrechen muss. Aber wir haben einen Notfall. Matteo, der zahme Papagei von Carlos, ist irgendwo im Dschungel unterwegs. Oh. Ist er ganz allein? Armer kleiner Papagei. Matteo ist noch nie so lange allein im Dschungel unterwegs gewesen. Er hat rote und blaue Federn. Und Carlos hat ihm das Sprechen beigebracht. Ja, er kann nämlich sagen... Rechts! Um Hilfe! Rechts! Sky, mit deinem Hubschrauber kannst du aus der Luft nach Matteo Ausschau halten. Ich bin der Flughund! Chase, du suchst mit deiner Spionflugkamera die Baumkronen ab. Das ist ein Fall für Chase! Gut. Marshall, du kletterst auf deiner Leiter in die Bäume und suchst dort nach Matteo. Marshall macht's! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder lief zu seinem roten Quad, das auf einer Plattform stand, die nun seitlich herausgeschwenkt wurde. Chase und Marshall sausten zu den Garagen und sprangen in ihre Fahrzeuge. Und Sky flitzte aufs Dach, wo ihr Hubschrauber stand. Dann ging es los. Die Suche nach Matteo begann. Gut, meine Freunde, dann verteilen wir uns mal. Alles klar. Die Freunde suchten also jeder in einer anderen Richtung. So würden sie den verschwundenen Papagei bestimmt am schnellsten finden. Doch zunächst entdeckte niemand eine Spur. Nur jede Menge andere Tiere. Hallo, Tuka. Du willst wissen, wer schneller ist? Dann los! Das Rennen endete unentschieden. Chase machte unterdessen seine Spion-Flugkamera startklar. Wuff, Kamera! Die Kamera hob ab. Geschickt steuerte der Polizeihund sie durch die Baumkronen. Doch noch sah er nichts. Im Gegensatz zu Marshall. Hey, da ist doch was Rotes! Marshall stoppte sein Feuerwehrauto unter einem sehr hohen Baum. Der größte Baum im Dschungel ist ein super Versteck für einen Papagei. Wuff, wuff, Leiter hoch! Er fuhr mit der Feuerwehrleiter so weit wie möglich nach oben und schaute sich dann aufmerksam um. Ich dachte, ich habe hier was Rotes gesehen. Oh, es ist nur eine rote Blume. Die Blume schnappte zu und Marshalls Kopf verschwand in der Blüte. Zappelnd kam er wieder frei und rutschte dabei die Leiter hinunter, direkt bis in sein Feuerwehrauto. Dort hockte aber auch Äffchen Mara. Und als sie Marshalls roter Helm auf den Kopf fiel, machte es sich sofort aus dem Staub. Mara? Hey, komm zurück! Doch Mara dachte gar nicht daran. Auch Chase hatte noch keine Spur von dem verschwundenen Papagei entdeckt. Was Rotes, was Rotes? Was? Da war doch etwas zwischen den Bäumen. Das ist kein Papagei, das ist nur eine kleine Kröte. Aber die Spionkamera übertrug schon wieder ein neues Bild. Da ist etwas Rotes. Und dieses Etwas kam Chase ziemlich bekannt vor. Marshall, hast du deinen Helm verloren? Mara hat ihn. Jedes Mal, wenn ich ihn mir schnappen will, steckt sie mir eine Banane in den Mund. Durch seine Kamera beobachtete Chase, wie Marshall immer wieder seine Feuerwehrleiter ausfuhr und dann hinaufkletterte. Aber Mara war auf der Hut. Siehst du? Sky suchte in der Zwischenzeit in der Luft nach Matteo. Ryder, ich sehe einen roten Vogel. Ist aber der falsche Papagei. Ein riesiger Vogel tauchte plötzlich vor ihrem Hubschrauber auf. Oh, ein Adler. Sky drehte ab, aber der riesige Vogel flog ihr nach. Oh, der Adler verfolgt mich. Sky versuchte ihn abzuschütteln, steuerte nach rechts, dann wieder nach links, ging in den Sturzflug, flog dann wieder steil nach oben und irgendwann gab der Vogel auf. Sky, alles in Ordnung? Ja, ist nochmal gut gegangen. Warte mal, du hast gesagt, dass Matteo rot und blau ist, stimmt's? Ich glaub, ich hab ihn. Er fliegt zu den alten Ruinen. Alles klar, wir sind unterwegs. Schnell waren Chase und Marshall an Ryders Seite und rasten los. Dicht hinter ihnen der Paw Patroller mit Rubble, Zuma und Rocky. Sky wartete schon, als sie die Ruinen endlich erreichten. Sie waren groß und schon sehr alt. Überall gab es verborgene Nischen zwischen großen und kleinen Felsen. Ich finde die alten Ruinen unheimlich. Ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Marshall erschrak furchtbar, als ihm jemand auf den Rücken tippte, machte einen Riesensatz und fand sich auf Chase' Rücken wieder. Dabei war dieser jemand nur Mara gewesen. Halt! Das Äffchen dachte gar nicht daran und flitzte an Carlos vorbei, der schnell zugriff. Mara, der Helm gehört Marshall. Der war sehr erleichtert, als er seinen Helm wieder auf dem Kopf hatte. Kriegst du Hilfe? Kriegst du Hilfe? Matteo! Er ist irgendwo da oben. Wenn wir nur einen Hund hätten, der bis darauf kommt. Oh, zum Beispiel ich. Marshall fuhr seine Feuerwehrleiter aus und streckte dann seinen Kopf vor. Also hier ist Matteo nicht. Ich komm wieder runter. Was? Irgendwo da oben muss er doch aber sein. Na gut, dann suche ich eben weiter. Zögernd lief Marshall los, schaute vorsichtig um die nächste Ecke und... Matteo! Reicht zum Hilfe! Behutsam machte Marshall einen Schritt auf den Papagei zu. Dann noch einen und noch einen... Aber der Vogel wich immer weiter zurück. Komm schon, Matteo. Ich will dir doch helfen. Der Boden neben Marshall gab nach. Oh oh. Ein großes Felsstück brach ab und stürzte in die Tiefe. Der Papagei verschwand hinter der nächsten Ecke. Warte, Matteo! Auch Ryder kletterte nun die Feuerwehrleiter hinauf. Wie sieht's aus? Ich hab ihn gefunden. Er ist gerade um die Ecke geflogen. Aha. Marshall traute seinen Augen nicht. Direkt vor ihm befand sich ein Nest mit etwas Weißem in der Mitte. Ein Ei. Oh, ich weiß, warum Matteo hier nicht weg will. Siehst du? Recht um Hilfe. Was? Er ist ein Mädchen? Ah, ah. Wieder brach ein Stück Felsen ab und riss Marshall und Ryder mit sich. Glücklicherweise konnte der sich gerade noch an der Felskante festklammern. Hilfe, Marshall! Marshall fiel und fiel. Ich hab dich. Und wurde von Carlos aufgefangen. Richtig gut gefangen, Carlos. Ryder, hast du dir wehgetan? Nein, alles gut, aber ich könnte Hilfe gebrauchen. Das ist ein Fall für Chase. Chase sprang in das Feuerwehrauto und lenkte es genau unter Ryder. Dann fuhr er die Leiter aus. Geschickt hangelte sich Ryder zu der Leiter hinüber und kletterte dann wieder auf den Felsen zurück. Seht ihr? Mir geht's gut. Carlos setzte Marshall auf dem Boden ab. Danke, dass du Matteo gefunden hast und ihr Nest auch, Marshall. Dann ist Matteo also ein Mädchen? Und sie wird Mama. Ich glaube, ich nenne sie jetzt Mattea. Sie muss warten, bis sie Küken geschlüpft ist. Am besten bleibe ich so lange mit ihr auf dem Dach. Wir bleiben alle hier. Ich habe den Adler vorhin gesehen. Das war also abgemacht. Carlos kletterte zu Mattea und ihrem Nest auf den Felsen. Und Ryder zündete am Fuß der alten Ruine ein Lagerfeuer an. Bald darauf wurde es dunkel. Ich finde, im Dschungel ist es nachts besonders dunkel. Ich habe keine Angst, im Dschungel zu übernachten. Rubble machte einen Sprung zur Seite. Ach so, das war ja bloß ein Marshmallow. Den Chase ihm hingehalten hatte. Der Mond ging auf und am Himmel leuchteten die Sterne. Langsam fielen allen die Augen zu. Doch der Adler lag bereits auf der Lauer. Aber er wagte sich nicht näher heran. Nicht an die Ruinen und nicht an das Nest. Endlich wurde es Tag. Wow! Mattea? Die Schale des Eis knackte. Ryder! Das Küken schlüpft! Sofort waren alle hellwach. Wir sind unterwegs. Na kommt, Freunde! Ryder und die Fellfreunde waren gerade auf den Felsen geklettert, auf dem Mattea ihr Nest gebaut hatte, als auch schon die Schale zerbrach und ein winziger Papagei mit roten und blauen Federn herausschlüpfte. Oh, es ist so niedlich. Aber auch der Adler hatte das Junge bemerkt. Da ist er schon wieder. Genau in diesem Moment sprang das Küken neugierig aus dem Nest und tapste los. Nicht Küken, nein! Wir kümmern uns um den Adler. Du gehst nach unten, falls das Küken abstürzt. Mach ich. Blitzschnell kletterte Carlos die Feuerwehrleiter hinunter. Chase und Ryder rannten dem Küken hinterher, das auf die Felskante zulief. Der Adler ging nun in den Sturzflug. Weg mit dir, weg! Der riesige Vogel ließ sich zwar verscheuchen, aber er blieb in der Nähe und drehte über dem Felsen seine Kreise. Wir müssen den Adler von hier weglocken. Chase, du weißt, was du tun musst. Ryder ließ das Küken und den Adler nicht aus den Augen. Der flog nun tiefer und noch tiefer. Doch da kam bereits Chase' Spionkamera angesaust und drängte den riesigen Vogel zurück. Immer wieder und wieder. Genau so, Chase. Danke, Ryder. Der Plan funktionierte. Aufgebracht flog der Adler der Kamera hinterher, die ihn so ärgerte, und entfernte sich so immer weiter von der Ruine. Du erwischst mich nie. Ich wusste, dass er es schafft. Jetzt ist der Adler weit genug weg. Er kann dem Küken nichts mehr tun. Doch das Küken passte nicht auf und stürzte über die Felskante. Aber Carlos war schnell und fing es in letzter Sekunde auf. Alles ist gut. Jetzt landete auch Mattea, genau auf Carlos' Schultern. Oh, ja! Mutter und Kind waren endlich in Sicherheit und kuschelten sich aneinander. Oh. Ein süßer kleiner Papagei. Das ist er. Und ihr, meine Fellfreunde, seid die besten Rettungshunde. Ich danke dir, Ryder, und euch auch, meine Freunde. Mattea und ihr Junge sind in Sicherheit und gesund. Hilfe holen ist ganz leicht, krächzen reicht. Reicht um Hilfe! Reicht um Hilfe!